Ja, und als sie nun gegen 8 Uhr die Treppe hinaufgingen, haben nicht wenigstens Sie im zweiten Stock in der offenstehenden Wohnung, erinnern Sie sich, 2 Anstreicher oder auch nur einen von ihnen gesehen? Die haben dort gearbeitet. Haben Sie sie nicht bemerkt? Das wäre sehr, sehr wichtig für die beiden. Anstreicher? Nein, die habe ich nicht gesehen, antwortete Raskolnikow langsam und wie in seiner Erinnerung suchend, im Nu sein ganzes Wesen anspannend und vergehend vor Qual, während er gleichzeitig überlegte, worin die Falle bestand und ob er nicht etwas übersähe. Nein, die beiden habe ich nicht gesehen und auch eine offenstehende Wohnung habe ich, glaube ich, nicht bemerkt. Aber im 4. Stock. Nun hatte er die Falle schon entdeckt und triumphierte. Entsinne ich mich, dass dort ein Beamter aus einer Wohnung auszog, gerade gegenüber der Wohnung der Aljona Iwanowna. Ja, ich erinnere mich. Dessen erinnere ich mich deutlich. Soldaten trugen ein Sofa heraus und drückten mich dabei an die Wand. Aber Anstreicher? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich Anstreicher gesehen hätte. Und auch eine offenstehende Wohnung war dort, glaube ich, sonst nirgendwo zu sehen. Ja, bestimmt nicht. Aber was fällt dir denn ein? Rief plötzlich Rasumichin, als sei er zur Besinnung gekommen und hätte es sich blitzschnell überlegt. Die Anstreicher arbeiteten doch an dem Tage dort, als der Mord geschah. Er aber war 3 Tage vorher dort. Wie kommst du zu dieser Frage? Ach, pfui, hab's verwechselt. Porfiri schlug sich vor die Stirn. Hol's der Teufel, mir kommt bald noch der Verstand abhanden bei diesem Fall, wandte er sich, fast sogar wie entschuldigend, an Raskolnikow. Es ist für uns so wichtig zu erfahren, ob jemand die beiden gesehen hat, gerade so gegen 8 Uhr dort in der Wohnung, dass mir im Augenblick der Gedanke kam, auch Sie könnten vielleicht etwas aussagen. Ich habe das ganz durcheinander gebracht. Man muss eben achtsamer sein, bemerkte Rasumichin unwirsch. Die letzten Worte wurden schon im Vorzimmer gesagt. Porfiri Petrowitsch begleitete sie äußerst liebenswürdig bis zur Wohnungstür. Beide traten finster und verstimmt auf die Straße hinaus, und eine Strecke weit sprachen sie kein Wort. Raskolnikow tat einen tiefen Atemzug. »Ich glaube es nicht, ich kann es nicht glauben«, wiederholte der bestürzte Rasumichin unterwegs immer wieder und bemühte sich aus allen Kräften, Raskolnikows Folgerungen zu widerlegen.